So, ihr Schätze, dann geht's weiter mit der zweiten Stunde. Wie Pastor Georg schon gesagt hat, Leben im Geist. Es ist so was Cooles, Leben im Geist. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns das geschenkt hat. Weil Leben im Geist ist einfach ein Teil vom Erlösungswerk. Und ich denke, das sollten wir auch in Anspruch nehmen und das Leben im Geist nicht einfach auf der Seite lassen. Weil dadurch sind wir sehr, sehr gesegnet. Und vielleicht bist du heute da und sagst, gut, kenne ich schon, weiß ich schon alles. Bin Fachmann oder Fachfrau dafür. Vielleicht denkst du auch, was die immer haben mit ihrem Leben im Geist. Will ich jetzt auch nicht immer hören. Aber weißt du, mach einfach dein Herz heute ganz weit auf. Egal, ob du es weißt, egal, ob es dich vielleicht auch ein bisschen nervt. Ist egal. Mach einfach dein Herz ganz weit auf und du wirst gesegnet sein. Weil es ist gut, wenn es tief in unser Herz fällt. Weil Leben im Geist ist nichts Mystisches, ist auch nichts Esoterisches, sondern es ist das, was dir Jesus durch sein Erlösungswerk hier auf der Erde geschenkt hat, damit du ein siegreiches Überwinterleben in ihm und mit ihm hier auf dieser Erde leben kannst und ein Segen sein kannst für deine Mitmenschen, für alle um dich herum. Und das ist doch gut. Jetzt fangen wir ganz vorne an, ganz am Anfang. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, lesen wir ja im Wort. Und Gott ist Geist. Deswegen hat er den Menschen auch als Geist geschaffen. Jetzt hat er aber noch, damit wir uns auch einander sehen können, eine Seele gegeben. Gut, die sehen wir nicht. Aber er hat den Geist und die Seele in einen Körper gepackt, damit wir uns auch einander sehen können, dass wir auch Gemeinschaft miteinander haben können. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das noch war im Paradies zur Zeit von Adam und Eva. Gott hatte Gemeinschaft mit Adam und Eva. Sie kannten nichts Böses, sondern sie waren mit Gott. Sie wandelten in der Abendkühle, heißt es, mit Gott, hatten unbeschränkte Gemeinschaft mit ihm. Also das heißt, da war Geist, Seele und Körper, alles war in Einheit mit Gott. Sie lebten in seiner Liebe. Sie kannten nichts anderes als Liebe und das Leben war einfach perfekt. Doch wie ihr alle wisst, hatte das irgendwann mal ein Ende. Gott war immer noch der gleiche. Wisst ihr, er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber der Feind kam dazwischen, der Teufel, der Sündenfall. Adam und Eva hörten auf den Teufel, sollte Gott gesagt haben. Und was passierte? Der gesamte Mensch, Geist, Seele und Körper kamen unter den Sündenfall. Das heißt, der Sündenfall hat jeden einzelnen Menschen getrennt von Gott. Und so ist es noch bis heute. Jeder Mensch, der Jesus nicht hat, ist durch diesen Sündenfall getrennt von Gott. Und sein Geist, seine Seele und sein Körper sind unter diesem Sündenfall. Ist natürlich keine tolle Situation. Aber Gott ist treu, er liebt seine Schöpfung. Und deswegen kam Jesus auf die Welt. Gott in Gestalt seines Sohnes kam auf die Erde, wisst ihr alle. Und Jesus ging ans Kreuz für jeden Einzelnen von uns. Er trug alles, alle Sünde, alle Krankheiten. Er starb am Kreuz, ging in die Hölle, besiegte den Teufel, führte ihn im Triumphzug einher und wurde wieder auferweckt. Das heißt, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und durch sein Blut ist jeder Mensch de facto gerecht gemacht, das heißt erlöst. So, jetzt haben wir also hier Gott, der Vater, Jesus, hier das Kreuz, wo alles vollbracht wurde. Aber der Mensch, Geist, Seele, Körper, lebt trotzdem noch unter der Sünde, unter dem Sündenfall. Was kann man da jetzt machen, dass sich das ändert? Weil es ist ja, überleg mal, Jesus ging ans Kreuz, ja? Und der Mensch muss trotzdem noch unter dem Sündenfall leben. Das ist ja nicht normal. So. Wo ist jetzt mein roter Stift? Hier. Vater und Sohn. Und jetzt ist das Geniale am Erlösungswerk Jesu. Gott ist Gentleman. Das hat der Pastor Georg ja vorher auch mit diesen Prophetien auch erklärt. Ne? Er stülpt uns nichts über. Und er stülpt niemand dieses neue Leben, das er durch Jesus, das Jesus durch Jesus uns geschenkt wurde, stülpt er niemandem über. Jesus hat sich freiwillig hingegeben. Und deswegen möchte er, dass auch wir freiwillig unser Ja geben. Unser Ja. Und in dem Moment, wo wir Ja sagen, ist unser Geist, werden wir von Neuem geboren und unser Geist ist erneuert. Und wir haben in unserem Geist alles, was wir brauchen, um auf dieser Erde siegreich zu leben. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Römer 5,17, Neues Leben, Übersetzung. Das heißt, was ganz wichtig ist, annehmen. Also wir sagen, ja, Jesus, ich nehme dich an, komm in mein Herz, sei du der Herr meines Lebens. Und Jesus sagt uns auch in Johannes 3,3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. So, und jeder von uns, der hier ist, hat ja Ja zu Jesus gesagt. Das heißt, jeder von uns ist von Neuem geboren in perfekter Einheit mit Gott, mit Jesus, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Jetzt ist es aber noch so, unser Geist ist total erneuert, perfekt gemacht. Aber wir haben auch eine Seele und einen Körper. Und ihr seht, die Seele und den Körper haben noch ein bisschen andere Farbe wie unser von Neuem geborener Geist. So, jetzt, wie können wir das schaffen, dass dieser von Neuem geborenen Geist unsere Seele und unser Körper durchdringt, sodass es so ist wie damals im Paradies, dass der Geist völlig herrscht über die Seele und den Körper. Und manchmal, wenn die Seele noch nicht erneuert ist, will die manchmal nur die Herrschaft einnehmen. Der Geist Gottes ist erneuert, ist da. Aber die Seele, die das halt gewöhnt ist, von früher zu herrschen, Seele ist ja Wille, Verstand, Gefühl. Manche haben eine sehr starke Seele, ja. Und die Seele ist es gewöhnt zu herrschen, so das geht nach meinem Willen, es geht nach meinen Gefühlen, was ich denke ist richtig. Und der Geist Gottes ist da. So, und jetzt dürfen wir dem Geist Gottes erlauben, so wie wir es vorher auch gebetet haben, dass er kommt und unsere Seele und unseren Körper immer mehr und mehr durchdringt und einnimmt. So, das ist gut, wenn der Geist fließt und fließt. Weißt du, könnt jetzt noch 1000 Striche malen, weil das ist so gut. Weißt du, wenn der Heilige Geist fließt, sei Salbung fließt, dann werden wir verändert. Weißt du, Veränderung soll immer innen passieren, weil die Veränderung innen ist bleibend. Alles, was von außen ist, kann dir jederzeit wieder weggenommen werden. Aber was von innen ist, das ist bleibend. Und wir wollen diese innere, diese tiefe Verinnerung, wie sie nur Gott vollbringen kann. Und jetzt hat es uns Gott ja einfach gemacht. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Und ich sage dir, wie einfach der es dir gemacht hat, du wirst es nicht glauben. Die Erneuerung des Sinnes. So, was sehen wir hier? Ein paar Ohren. Hast du zwei Ohren? Ja. Hast du zwei Augen? Ja. Und hast du einen Mund? Und auch wenn der Mund jetzt Lippenstift hat, dann gilt es trotzdem auch für Männer. Weil das ist einfach so ein schöner, geöffneter Mund. So, warum haben wir denn Ohren bekommen? Jetzt nicht nur, dass wir Ohrringe hinmachen können, sondern diese Ohren sind da zum Hören. Ja, also die Ohren, die sind so große Ohren. So. Wir brauchen so große Ohren, damit wir richtig hören. Jetzt was hören wir? Das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes. Weißt du, wenn wir die Lüge hören, dann müssen wir unsere Ohren zumachen. Dann müssen wir unsere Ohren verschließen. Aber sobald die Wahrheit Gottes kommt, dann müssen wir ganz große Ohren kriegen. So richtige Lauscher, die einfach hören. Weißt du, hören die Wahrheit. Und dann haben wir Augen bekommen. Augen. Und warum haben wir Augen bekommen? Dass wir lesen können. Dass wir das Wort lesen können. Dass wir unsere Bibel nehmen, die Bibel aufschlagen und lesen. Und natürlich können wir auch mit diesen Augen geistlich sehen. Wir haben auch geistliche Augen, geistliche Ohren. Und dann haben wir einen Mund bekommen. Und warum haben wir einen Mund bekommen? Damit wir ihn öffnen und sprechen. Dass wir Herrschaft einnehmen. Weil du bist dazu geschaffen, zu herrschen in dieser Welt. Und du sollst Herrschaft einnehmen. Und Herrschaft nehmen wir nicht ein, wenn wir nur denken. Passiert nichts, ja? Aber es passiert was, wenn du deinen Mund öffnest und sprichst in Jesu Namen. Dieser Feind ist besiegt. In Jesu Namen, diese Situation muss sich ändern. In Jesu Namen, Herr, du hast gesagt, du erfüllst alle meine Bedürfnisse, Philipper 4,19, nach deinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und da bestehe ich drauf und der Feind muss weichen. Weißt du, dazu hast du deinen Mund bekommen. Und ich bin mir, also wir alle können noch mehr sprechen. Weißt du, wir haben einen Mund, wo wir manchmal so viel unnütze Dinge sagen. Lasst uns doch wirklich unseren Augenmerk darauf richten, nützliche Dinge, das Wort Gottes zu sprechen, Herrschaft einzunehmen, den anderen zu segnen. Zu sagen, ich segne dich in Jesu Namen, Irme. Ich segne dich mit jedem himmlischen Segen. Weißt du, lasst uns einander segnen. Und Gott hat es uns einfach gemacht, unseren Sinn zu erneuern. Weißt du, immer das, was du anschaust, was du hörst, was du siehst, was du sprichst, das kommt hervor. Wenn du jetzt lebst im Krimi-Abenteuerland, dir nur, sagen wir mal, vor dem Fernseher sitzt Krimis, siehst und hörst, dann wird auch aus deinem Mund Krimi kommen. Ja, dann kommt das raus, was du im Fernseher siehst. Weil das Einfluss hat auf dich und das dringt ein in dich. Und wenn du jetzt das Wort Gottes nimmst, wenn du das Wort Gottes hörst in der Predigt, und da möchte ich dich auch noch auf was ganz Wichtiges hinweisen. Du kannst auf zwei Arten hören. Du kannst hören, indem du ganz ausgerichtet bist und nichts anderes zulässt. Mann, ich sag dir, dadurch wirst du gesegnet. Du kannst aber auch hier sitzen, zuhören und nebenher. Gut, jetzt ist kurz vor 9:30. Morgen früh muss ich wieder aufstehen. Hoffentlich bin ich nicht müde. Wie mache ich das, dass ich am schnellsten nachher nach Hause komme? Weißt du, du sitzt zwar körperlich hier, aber du hast wie so einen Vorhang für deine Ohren und das, was hier vorne gepredigt wird, rasselt einfach so an dir runter. Und irgendwann einmal sagst du dann, nö, das bringt gar nichts. Bei mir merke ich keine Veränderung, nichts. Weißt du, wir haben in allem einen Anteil. Wir können nicht nur sagen, Gott, du weißt ja, was ich brauche, mach du, du weißt, was ich brauche, mach du's. Aber weißt du, Gott will auch dich. Jesus hat alles vollbracht und wir sind diejenigen, die es ergreifen. Wir sind diejenigen, die uns entscheiden. Wir hören mit unseren großen Ohren, wir hören ganz, mit ganzem Herzen. Wir entscheiden uns, das Wort zu lesen, das Wort zu studieren, über das Wort zu meditieren. Wir wollen nichts anderes mehr. Wir entscheiden uns, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit unserem Herrn zu reden, stille Zeit, wie der Pastor Georg vorher gesagt hat, mit ihm zu verbringen. Wir entscheiden uns, das Wort Gottes zu proklamieren. Wir sind immer, wenn ich das sage darf, maulfaul. Ja, sondern wir haben diesen Mund bekommen und wir glauben auch nicht mehr der Lüge des Feindes, dass wenn wir sprechen, dass das, was wir sprechen, keine Auswirkung hat. Weil im Namen Jesu muss sich jedes Knie beugen. Und das glauben wir einfach. Wir sind entschieden in unserem Herzen. Und eine Grundvoraussetzung für das Leben im Geist ist, dass wir uns entscheiden, dass wir das möchten. Weil, wie ich dir gezeigt habe, das Leben im Geist ist da. Aber wenn wir sagen, ja, interessiert mich jetzt nicht so, ich mache weiter wie seither, ich habe ganz gut die Kontrolle über mein Leben, hat ja gut funktioniert mit mir, ich kann es halt. Weißt du, das ändert nichts an Gottes Liebe zu dir. Aber das Leben im Geist erschließt sich dir halt nicht. Und da habe ich so eine coole Bibelstelle dazu gefunden. Und zwar Matthäus 18, 3 bis 4. Dann sagte er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und in der Neuen Genfer Übersetzung ist die Überschrift über diesem Kapitel Selbsterniedrigung statt Selbsterhöhung. Da steht zum Beispiel, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, ist der Größte im Himmelreich. So, was heißt es jetzt, zu sein wie ein Kind? Wenn wir jetzt vom Kind ausgehen, das in gesunde Familienverhältnisse aufwächst, dann ist ein Kind eine Person, die einfach vertraut. Das Kind vertraut Papa und Mama. Wenn der Papa sagt, heute gehen wir in den Zoo, dann weiß das Kind, heute gehen wir in den Zoo und freut sich, mein Papa hat gesagt, wir gehen heute in den Zoo. Wenn das Kind Kummer hat oder Schmerz oder hinfällt, dann rennt es zu Papa und Mama, weil es weiß, da bekomme ich Trost. Da kann ich kann auch mal weinen, ich kann mich fallen lassen, ich werde getröstet. Bei meiner Mama und meinem Papa, da bin ich geborgen und da bekomme ich alles, was ich brauche. Ein Kind ist abhängig von seinen Eltern. Das weiß, ich brauche meine Eltern. Und es geht voller Vertrauen und voller Freude zu seinen Eltern. Und so ist es bei uns auch. Lasst uns werden wie so ein Kind. Weißt du, das heißt nicht kindisch und albern und ein bisschen so, ja, so, dass man uns gar nicht für voll nimmt, sondern das Reich Gottes ist es gut, wenn wir was an uns haben vom Kind, dieses Vertrauensvolle. Ich will meinem Papa vertrauen. Ich will das Wort sprechen und will einfach glauben, dass wenn ich proklamiere und spreche, dass das dann eine Auswirkung hat. Weil im Wort steht, im Namen Jesu muss ich jedes Knie beugen. Und wenn ich das sage, egal wie sich meine Seele fühlt, dann hat es Auswirkungen. Wenn ich das Wort höre, dann verändert mich das. Wenn ich das Wort lese, oh, danke, Heiliger Geist, dass du mir Offenbarung gibst, dass du mir neue Erkenntnis gibst. Weißt du, wie so ein Kind ohne Aber, ach, heute fühle ich mich nicht so gut, ach, kann das denn sein, wenn ich das lese, dass mich das verändert, dass ich Offenbarung krieg. Weißt du, weg mit den Zweifeln, weg mit den Zweifeln, sondern wie ein Kind umkehren. Umkehren, wo du eigenes dir zusammengereimt hast, wo du merkst, dass ich noch zweifle, wo du merkst, da will ich nicht ran, da will ich nicht vertrauen, da will ich noch Eigenkontrolle behalten. Weißt du, wir müssen umkehren, ich sage jetzt bewusst, müssen umkehren von unseren eigenen Wege, umkehren davon, immer alles unter Kontrolle haben zu wollen. Weil ich sag dir, Kontrolle gibt uns ein scheinbares Gefühl von Sicherheit. Ich hab's in der Hand. Aber ich sag dir, es ist gar nicht sicher. Gar nichts ist sicher außer unserem Herrn. Er ist die einzige Sicherheit, die es gibt. Und weißt du, das ist Demut. Wenn wir uns demütigen und anerkennen, dass nichts sicher ist, auch nicht unsere Eigenkontrolle, sondern dass es nur die echte und wahre Sicherheit bei unserem Herrn gibt. In dem Moment demütigen wir uns unter seine mächtige Hand. In dem Moment erniedrigen wir uns sogar, weil wir anerkennen, Herr, ich kann es nicht aus mir selber machen. Ich brauche dich. Ich brauche dich verzweifelt. Und ich sag dir, das ist so cool, wenn man das immer wieder zu Gott sagen kann. Herr, ich brauche dich verzweifelt. Ich kann es nicht ohne dich. Ich brauche dich. Weißt du, das ist so cool. Das ist Freiheit. Das ist keine Abhängigkeit, sondern das ist die totale Freiheit. Und soll ich dir sagen, das ist ein Gebet, das Gott immer erhört. Und je mehr du erfährst, wenn du dich sozusagen selber erniedrigst, indem du deine Kontrolle abgibst und deinem Herrn sagst, ich brauche dich. Ich brauche dich, du, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich verzweifelt, ohne dich kann ich nichts tun. Weißt du, in dem Moment tu das. Wenn wir das von unserem ganzen Herzen sagen, wir können es auch einfach nur als Schemata sagen, ja, Herr, ich, ja, da. Weißt, aber es kommt auf unser Herz an. Er schaut auf unser Herz. Und damit beginnt die Erneuerung des Sinnes. Erstens die Entscheidung, ich will im Geist leben, egal was es meine Seele kostet. Das kostet manchmal die Seele was, weil der Seele macht es manchmal Angst. Aber ich habe da auch einen ganz tollen Tipp, auch von mir, selber praktiziert und mit Erfolg angewandt. Weißt du, wenn du merkst immer Punkt, du möchtest Gott tiefer vertrauen. Und du merkst aber, du hast Angst, weil in dem Moment du ja aufs Wasser gehst und deine Kontrolle abgibst. Und du weißt ja nicht, was passiert denn. Dann sprich mit ihm, deswegen hast du einen Mund bekommen. Dann sag, Herr, ich möchte dir diese Situation gern abgeben, aber ich habe Angst. Weißt du, manchmal habe ich gemerkt, wie meine Seele richtig Angst gehabt hat. Aber mein Geist, Halleluja, war stärker und ich konnte sagen, Herr, bitte hilf mir. Ich will dir in dem Punkt mehr vertrauen. Und ich geb's dir und ich danke dir. Und ich sag dir, das ist so cool, so einfaches Gebet. Aber wenn dann mal wieder so eine Situation kommt, dann merkst du, Gott hat dir irgendwas weggenommen, was du nicht braucht hast. Freiheit kommt und du merkst, wow, da bin ich jetzt gewachsen. Ich habe keine Angst mehr. Gott hat mir geholfen. Und so wird deine Seele Schritt für Schritt verändert. Wir können unsere Seele nicht von alleine verändern. Das geht nicht. Wir können uns zwingen, ja, mit unserem Willen bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Aber irgendwann einmal kommt der Punkt, wo unser ganzer starker Wille, Anführungszeichen, auf und zu zusammenklappt und es ist schlimmer wie jemals zuvor. Aber wenn wir zu unserem Herrn gehen und sagen, bitte erneuer mich in dem Punkt, weißt du, dann macht es. Und dann ist die Veränderung bleibend. Das ist genauso mit der Liebe. Wenn du merkst, du hast noch irgendwas gegen jemand. Manchmal weiß man es gar nicht, was das ist, ja. Aber dann demütige dich vor Gott, ja. Sag nicht, Herr, veränder mal den, der ist so unsympathisch. Sondern sag, Herr, lass mich diesen Menschen, ich nehme jetzt einfach mal den Namen, der Franz, ja. Lass mich der Franz so lieben, wie du ihn liebst. Und ich sag dir, das ist auch so ein einfaches Gebet. Und Gott erhört's. Und du wirst feststellen, plötzlich begegnest du dem Franz. Und du merkst, wow, ich mag den Franz. Und wenn der Franz gegen dich geht, dann kannst du cool bleiben. Dann musst du nämlich auf der Seele auf ihn reagieren, weil du im Geist bist. Du bist in der Liebe. Wenn wir in der Liebe Gottes agieren, handeln und sprechen, dann leben wir im Geist und dann fallen wir nicht mehr rein auf diese seelischen Kämpfe. Und dann siehst du klar, weißt du, im Geist sehen wir klar. Da können wir die Geister unterscheiden. Wenn wir in der Seele sind und einer macht wuff und dann kommt unsere Seele und macht wuff, wuff, wuff und der andere waff und du waff, waff, waff. Oder miau, ja. Und weißt du, und dann die Gedanken, dann kreisen die Gedanken, ach, hätte ich nur das zu dem gesagt, dann wäre er jetzt fertig. Oder hätte ich das nicht gemacht, dann wäre alles besser. Nee, nee, Fleisch, Seele, Ruhe. Danke, Herr, dass du alles im Griff hast. Danke, dass ich lieben darf. Lass mich lieben, so wie du diesen Menschen liebst. Lass mich nicht mehr aggressiv werden. Nimm das weg von mir. Und sei entschieden, ja? Weißt du, es kommt auf dein Herz, nicht aufs Plappern, sondern auf dein Herz. Und Gott macht's, ja? Weißt du, wir kennen alle die Werke des Fleisches so. Unzucht, reine Gedanken, Götzendienst, Streit, Eifersucht, Neid, bla bla bla. Braucht man gar nicht mehr wieder machen, kennen wir alle, ja? Und das ist so unattraktiv. Aber Galater 5,22, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und wenn wir unserem Geist erlauben, uns zu übernehmen immer mehr und mehr, weißt du, das ist ein gutes Gebet. Übernimm mich mehr und mehr, Heiliger Geist. Übernimm mich einfach mehr und mehr. Weißt du, dann kommen die Früchte des Geistes hervor. Weil die sind ja alle schon in unserem von neuem geborenen Geist drin. Aber indem wir sprechen, dass wir immer mehr vom Heiligen Geist übernommen werden möchten, dass seine Früchte in unserem Leben hervorkommen sollen, dass wir sie willkommen heißen. Dadurch kommen sie immer mehr hervor. Und weißt du was? Dadurch wirst du attraktiv. Attraktiv wirst du für deine Umwelt. Schön wirst du für deine Umwelt. Und das ist das, wo die Menschen zu dir zieht, wo sie merken, wow, die Marina, die hat was Besonderes. Mit der will ich Gemeinschaft haben. Die Jutta, was ist denn der Jutta? Irgendwas hat die, was mich zu ihr hinzieht. Weißt du, so gewinnen wir Menschen. Nicht, indem man auftretet wie der Käse, so, ich kann ja alles und du bist so ein Kleiner, ja. Sieh mal, was ich bin, bewunder mich, ja. Weißt du, das ist alles Schall und Rauch und kracht irgendwann zusammen. Aber diese Früchte des Geistes, die von innen kommen, das ist das, was dich erfolgreich macht, auch in deinem Beruf, ne? Wenn du Kunden hast oder andere Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und diese Früchte des Geistes kommen immer mehr hervor, dann bist du attraktiv. Dann höre die, was du sagst. dann kaufen die Menschen auch von dir. Nicht, weil du ihnen irgendwas aufschwätzen willst, sondern weil sie merken, wow, da ist jemand, der meint es gut mit mir. Die Früchte des Geistes sind gut und die bringen dir Erfolg und du musst nicht mehr selber kämpfen. Weißt du, wenn wir im Geist leben, der Geist macht uns erfolgreich in unserem Alltag, in unserem Beruf, in unserem Leben. Alles durch den Heiligen Geist. Und der ganze Kampf, das ganze Ellenbogen, dieses anstrengende Kämpfen, ich muss für mich sorgen, weißt du, das hört einfach alles auf. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dass wir nicht mehr kämpfen müssen. Er hat den Kampf gekämpft. Und unser Preis ist halt, dass wir unsere Seele kreuzigen, unser Fleisch kreuzigen. Aber ich sag dir was, wenn du mal erkennst, wie gut es ist, sei Seele zu kreuzigen, nicht immer der Seele nachzugeben, das ist so kostbar. Das ist so ein Geschenk. Und dadurch verliert das ganze Lebe im Geist, dieses ist esoterisch oder mystisch oder so, oder kann ich das wagen, wo komme ich da hin? Weißt du, diese ganze Zweifel gehen. Ich kann dir jetzt viel erleben. Also ich sag dir eins, ich bin total begeistert von diesem Leben im Geist, weil ich habe das andere Leben so genüge Jahrzehnte lange erlebt und gelebt. Ja, ich war auch mal der Meinung, ich kann das, ich schaffe das, ich hatte eine starke Seele. Ne? Aber Halleluja, hat mich Gott gefunden. Und ich sag dir, ich bin so dankbar, dass er uns dieses Leben im Geist geschenkt hat, weil das ist ein Leben einfach drüber, ein Leben der Klarheit, ein Leben, wo wir klar sind, wo wir erkennen, was Sache ist. Und weißt du, es ist so ein Geschenk auch, nämlich anspringen zu müssen, wenn jemand gegen einen geht, ja, einen verletzt, wissentlich oder auch unwissentlich. Das ist so ein Geschenk, weil du einfach klar siehst und du weißt, da brauche ich jetzt gar nichts zu sagen. Oder du kannst einfach drüber lachen. Oder aber du weißt auch, jetzt muss ich was sagen. Jetzt, das kann ich nicht mehr dulden. Jetzt muss ich was sagen. Aber wenn du was sagst, weißt du, was die Substanz dahinter ist? Das ist nicht Hass und Wut, sondern das ist Liebe. Und in der Liebe ist Autorität. Und du sagst es zu dem Menschen in der Liebe. Und die Autorität schenkt dir Gott dazu. Und dann hat der Mensch auch die Chance zur Veränderung. Und es ist auch nicht schwer, wenn du aus der Liebe sprichst, weil du im Geist lebst. Weil du, weißt du, das ist die Erneuerung des Sinnes. Und es kommt daher, das ist ein Weg, den wir gehen, weil du deine Ohren weit aufgemacht hast fürs Evangelium. Weil du es nicht bloß runterrasseln hast. Weißt du, das Wort ist viel zu kostbar. Die Predigt ist viel zu kostbar, als dass wir nebenher noch was anderes denken solltet. Weil das ist kostbar. Das Wort scheidet zwischen Seele und Geist. Und es bringt Veränderung. Weißt du, auf dem Wort ist Salbung. Da ist eine Wirksamkeit drauf. Da ist eine Kraft drauf. Und wenn du dich dem Wort mit offenen Ohren aussetzt, dann gibt es Veränderung in deiner Seele. Weißt du, es ist doch einfach. Du sitzt hier, bist willig zu hören und Gott verändert dich in deiner Seele. Du steigst immer höher in seiner Gegenwart, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Weißt du, und ich denke, wir sollten dieses Leben im Geist, das uns Gott geschenkt hat, ehren, indem wir danach streben. Und wenn wir in unserem Leben entdecken, das sind noch Punkte, die will ich nicht abgeben, die muss ich einfach handeln, weil ich die Kontrolle behalten will. Weißt du, und diese Punkte müssen wir hingehen. Diese Punkte müssen wir abgeben. Weil damit stehen wir uns selber im Weg. Gott sagt, komm tiefer in meine Gegenwart, tiefer in das Leben im Geist. Leb völlig abhängig von mir. Er steht uns nicht im Weg, seine Arme sind offen. Er will uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen, neue Dimensionen seiner Gegenwart schenken. Neue Dimensionen auch des Erlebens von ihm in unserem Alltag. Der einzige Haken sozusagen in diesem Leben im Geist, wenn ich das so nennen darf, ist, sind wir, wenn wir uns dagegen sperren. Und deswegen ist es gut, wenn man es immer wieder auch überführen lässt vom Heiligen Geist. Weißt du, nicht Fehlersuche, was stimmt jetzt nicht mit mir? Ach, die Eigenschaft sollte auch noch weg. Nee, sondern Herr, veränder du mich. Und wenn es was gibt, wo du mich überführen möchtest, dann zeig's mir, nimm's weg. Weißt du, dieses Leben. Leben im Geist ist im Prinzip Leben in völliger Abhängigkeit von unserem Herrn. Und das ist doch, was jeder von uns will. Jeder möchte doch unseren Herrn tiefer kennenlernen. Und das ist in unserem Herz drinnen. Herr, ich will von dir geleitet sein. Ich will auf deine Wege gehen. Ich möchte nicht immer meine eigenen Wege gehen. Ich möchte meine Eigenkontrolle abgeben. Ich möchte deine Gefühle haben, deine Gedanken denken, deine Wege gehen. Nicht meine eigene eingefahrene alte Wege gehen, sondern deine Wege gehen. Weißt du, das beflügelt auch unsere Ehe. Das beflügelt unser Zusammensein mit unseren Geschwistern. Unser ganzes Leben beflügelt es, weil wir abhängig sind von unserem Gott. Und damit heißt Leben im Geist heißt auch, wir haben Herrschaft über unsere Seele. Weil Herrschaft beginnt ja zuerst bei unserer Seele. Wie will ich denn über den Feind herrschen, wenn ich meine Seele nicht im Griff habe? Weißt du, und das heißt nicht, dass wir kalt sind, gefühllos sind, keine Freude mehr haben, wenn wir im Geist leben, sondern Gott verändert unsere Gefühle. Wir haben seine Gefühle. Und die sind tausendmal besser wie unsere menschlichen Gefühle. Wir haben ein Herz voller Barmherzigkeit. Weißt du, wir sind nicht mehr kalt und gleichgültig, wie die Welt ist, sondern wir haben Gottes Herz, seine Gefühle. Und es ist gut. Es ist so gut. Weißt du, Gott ist da. Sei Gegenwart ist da. Und ich bitte dich echt, Heiliger Geist, wenn nur Dinge sind in unserem Leben, in unserer Seele, wo wir unbewusst oder auch bewusst uns dran klammern, weil wir Angst haben, die Herrschaft abzugeben, die Kontrolle abzugeben. Und das darfst du jetzt nur mitbeten, wenn du das wirklich willst. Dann sag heute, Herr, ich gebe dir alles ab, wo ich noch Kontrolle ausüben will, bewusst oder unbewusst. Auch wenn vielleicht meine Seele Angst hat jetzt. Ich danke dir, Herr, dass du für mich sorgst und dass du jede Kontrolle, jede Eigenkontrolle von mir, jeden Bereich, wo ich noch festhalte, einfach jetzt wegnimmst. Ich will dir vertrauen, Herr. Ich will sein wie ein Kind. Offen für dich. Offen für deine Wege. Offen für dein Wegen, für dein Wirken. Und fröhlich gemeinsam mit dir auf dem Wasser gehen. Amen. Amen. Yes. Halleluja. So schön. Halleluja. Jetzt habe ich wieder als Schwabe ein schwäbisches Wort gelernt. Sei nicht wie der Käse. Kannte ich noch nicht. Wir haben immer gesagt, sei kein Ehrenkäse. Aber das war ein bisschen eine andere Bedeutung. Aber sich hinstellen wie der Käse, ist auch interessant, ne? Ja, wieder was gelernt. Halleluja. Das ist die Essenz des Abends. Sei kein Käse. So, sondern seine Wurst. Nein. Halleluja. So nennen wir die Botschaft. Ha? Sei kein Käse. Halleluja. Oh, Shakarabasika, Baba. Ich bin irgendwie ein bisschen betrunken geworden jetzt hier, während die Astrid so vom Käse. Halleluja. Also schon klar, was es heißt, sei kein Käse. Ne? Astrid hat gerade die Übersetzung. Stinkt nicht bloß rum, hat die Astrid gesagt. Das ist die Bedeutung. Sei kein Käse, heißt stinkt nicht bloß rum. Also auf jeden Fall ist nichts Gutes, okay? Das haben wir verstanden, ja. Das ist nichts Gutes. Halleluja. Preis dir da. Okay, also stinkt nicht lang rum. Jetzt geben wir. Frag den Heiligen Geist, was du tun sollst. Und wenn er dir es zeigt, dann sei kein Käse, sondern mach das, was er dir sagt. Mach das, was er dir sagt. Ja, du kannst in bar geben, du kannst per Verpflichtungserklärung geben. Wenn du über Livestream zuschaust, kannst du per Überweisung geben. Du kannst per PayPal geben, du kannst per Kreditkarte geben. Also sei kein Käse und tu, was er dir zeigt. Ich glaube, das versteht wirklich keiner außerhalb dieses Gebiets. Ja? Oder? Das versteht man nicht mal in Augsburg. Obwohl das Schwaben ist, habe ich gelernt. Wir waren jetzt in Augsburg und es stand da dran, an einem Gebäude stand ganz groß dran, Regierung von Schwaben. Da dachte ich, oh, ich wusste gar nicht, dass wir von hier regiert werden. Aber tatsächlich, die glauben, dass sie die wahren Schwaben sind da drüben. Für uns sind es Bayern, aber sie halten sich für Schwaben. Aber das siehst du, ne? Wie weit die Schwaben sich ausgebreitet haben. Ne? Ja, das Großschwäbische Reich. Halleluja. Geh mal die Eimer durch. Tu das, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Während du es durchgibst, habe ich dir da noch ein super Zeugnis aus dem Glory House. Wurde jemand von einem akuten Hämorrhoidenleiden vollständig geheilt, am Abend gebetet, am Morgen frei. Termin beim Facharzt wurde abgesagt. Halleluja. Preist den Herrn, das ist doch schön. Ne? Eine Teilnehmerin hat berichtet, dass ihr Kühlschrank nach einem Befehlsgebet plötzlich wieder angesprungen ist. Das Gerät war 2 Tage lang defekt und sie war schon auf der Suche nach einem Ersatzgerät. Halleluja, wieder angesprungen. Preist den Herrn. Sie hat einfach zum Kühlschrank gesagt, sei kein Käse, lauf wieder. Sei kein Käse, sondern kühl den Käse. Hat sie da funktioniert. Preist den Herrn. Ah ja, hier haben wir noch aus dem letzten Kaffee der Begegnung, letzten Samstag, stark. 100 Menschen etwa da, 15 davon waren zum ersten Mal da und haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Halleluja, preis den Herrn. Also 100% der Neuen. Eine Frau wurde von Wirbelsäulenschmerzen befreit, eine andere Frau wurde von Asthma freigesetzt, konnte wieder frei atmen. Ein Junge wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und konnte dann in Sprachen beten. Eine Frau bezeugte, dass sie von Schmerzen und Bewegungseinschränkungen in den Beinen völlig frei geworden ist. Eine Frau hat Befreiung von seelischen Schmerzen und Krankheitsgeistern erlebt. und so weiter. Die Oma von einem Jungen spürte plötzlich übernatürlich die Kraft Gottes und hat jetzt wieder sehr viel Energie. Ein Junge hatte nach einem Unfall Kopfschmerzen. Nach dem Gebet haben alle Schmerzen ihn verlassen. Die Tochter einer Frau wurde am Schlüsselbein geheilt. Halleluja. Amen. Alles im Kaffee der Begegnung. Ist das stark? Amen. Halleluja. Also, was tust du? Sei kein Käse, sei beim Kaffee der Begegnung dabei das nächste Mal, okay? Halleluja.